Auskünfte zu Nahverkehrsmitteln. A11b. Hören Sie vier Dialoge. Welche Auskünfte wünschen die Touristen? Notieren Sie. Dialog 1. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir den Weg zu den Museen in South Kensington erklären? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie die District Line bis South Kensington. Fragen Sie nach der Exhibition Road, wenn Sie aus dem U-Bahnhof kommen. Wo bekomme ich den Fahrschein? Am Schalter oder am Automaten. Vielen Dank.